von mir. Ich komme wieder zurück zu dir. Bin ich auch morgen schon auf fremden Meeren, mein Herz wird immer zu dir gehören. Denn alle Wolken, die am Himmel wandern, die zeigen mir den Weg zu dir nach Haus. Ich komme wieder in einem Jahr, dann wird es wieder so wie es war. Bis dahin träum nur von mir. Ich komme wieder zurück zu dir. Hab ich auch Sehnsucht nach den anderen Ländern, für unsere Liebe kann sich nichts ändern. Ich bin ein Seemann, muss die Welt umfahren, doch ohne dich gibt es für mich kein Glück. In einem Jahr, dann wird es wieder so wie es war. Bis dahin träum nur von mir. Ich komme wieder zurück zu dir. Ich komme wieder zurück zu dir. Ich komme wieder.